Arbeit muss wieder teurer werden. So kann es gehen. Es muss aber doch noch andere Politiker geben, die sich dem Kampf gegen die Schieflage am Arbeitsmarkt verschrieben haben und erkannt haben, dass hier sofort angepackt werden muss. Einer, der gute Ideen hat, kommt aus einem ganz anderen politischen Lager. Johannes Vogel, der arbeitsmarktpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Ich habe ihn gefragt, was er denn von Heilsplänen und Ideen hält und ob er bessere hat. Fangen wir mit Heils größtem Thema an, seinem dringlichen Plan also, die Tarifbindung im Land wieder zu stärken. Fragen wir einmal bewusst aus marktliberaler Sicht. Wollen wir als Gesellschaft überhaupt, dass die Unternehmen im Land sich wieder per Vertrag gegenüber ihren Mitarbeitern verpflichten müssen, höhere Löhne und Gehälter zu zahlen? Würde das die deutsche Wirtschaft im weltweiten Wettbewerb nicht enorm schwächen? Der liberale Politiker Vogel hat naturgemäß einen anderen Blick auf die Zusammenhänge des Arbeitsmarktes. Wenn jemand es kritisch sehen dürfte, dass Heil wieder mehr Tarifbindung im Land will, dann wahrscheinlich er. Vogels Antwort auf die Frage, ob mehr Tarifbindung Deutschland helfen kann, überrascht. Ich bin sehr dafür, wenn die Politik sich Gedanken macht, wie die Tarifbindung wieder steigen kann, sagt er. Und noch mehr. Allgemeinverbindliche Tarifverträge erscheinen mir als ein bewährter Ansatz. Jedenfalls, schränkt er ein, wenn die etablierten Regeln eingehalten würden, also der jeweilige Tarifausschuss zustimme. Und sie seien kein Allheilmittel. Schließlich müsse das in Deutschland geltende Grundrecht auf Koalitionsfreiheit gewahrt bleiben, also das Recht von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, sich zusammenzuschließen und miteinander die Bedingungen für Arbeit und Wirtschaft zu besprechen. Allgemeinverbindliche Tarifverträge schränken dieses Grundrecht ein, weswegen man als Liberaler wohl schon per se eine grundsätzlich skeptische Haltung haben muss. Wenn nun aber selbst der Arbeitsmarktexperte der Liberalen sagt, wir müssten die Unternehmen zwingen, wieder bessere Löhne zu zahlen, dann muss es um die Wertschätzung des Gutes Arbeit wirklich schlimm bestellt sein im Land. Oder? Vogel sagt, wenn Sie Deutschland mit anderen Ländern vergleichen, dann sehen Sie einen Wert der Tarifbindung. Wo es eine hohe Tarifbindung gäbe, sei das Lohnwachstum besser an die Produktivitätsentwicklung gekoppelt als anderswo. Das heißt, einfach ausgedrückt, dann verdienen die Angestellten mehr, wenn es den Unternehmen und der Wirtschaft insgesamt besser geht. In Skandinavien zum Beispiel sieht man, dass das besser funktioniert als in Deutschland. Es scheint also ausgemacht, dass wieder mehr Unternehmen Tarifverträge unterschreiben müssen, damit ihre Angestellten besser gestellt werden, also mehr verdienen und auch besser abgesicherte Arbeitsbedingungen wie Arbeitszeiten haben. Aber bekommt Deutschland das auch hin? Es klingt so simpel, einfach wieder für mehr Tarifverträge sorgen und schon sind zumindest jene Berufe wieder aufgewertet, die nicht ins Internet oder ins Ausland abwandern können, also all die Verkäufer, Kellner, Pfleger, Handwerker oder Bankberater. Ganz so einfach wird das aber nicht gehen. Selbst wenn die Bundesregierung sofort damit anfängt, Tarifverträge in ersten Branchen als allgemein verbindlich zu erklären, wird es noch sehr lange dauern, bis dies Wirkung erzielt, bis also Arbeit allgemein wieder als wertvoller wahrgenommen oder wieder besser entlohnt wird. Dieses Problem sieht auch Achim Truger, der Professor, den ich in einem früheren Kapitel zitiert habe und der seit kurzem Wirtschaftsweiser ist. In der Zeit der Agenda 2010 war das erklärte politische Ziel, den Faktor Arbeit zu schwächen, ihn billiger zu machen, sagt Truger. In den letzten 20 Jahren hat sich dieser Gedanke, Arbeit muss billig sein, in unser allgemeines Bewusstsein eingegraben. Es ist gewissermaßen zum Mantra geworden. Eines der Resultate dieses Mantras sei das Diktum vom schlanken Staat, der seinen Verwaltungsapparat auf Effizienz trimmt, möglichst an Beamten, Polizisten, Staatsanwälten spart. Diese Entwicklung wieder rückgängig zu machen, meint Truger, sei eine Mammutaufgabe. Das wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Die Idee allerdings, in der Pflegebranche als erstes dieses Umdenken anzustoßen, sei gut. Zum einen, weil in der Pflege das allgemeine Bewusstsein schon vorhanden sei, dass sie unterbezahlt sei. und zum anderen, weil sich hier besonders gut ein Zeichen setzen lasse, dass ein starker Staat als Gegenpunkt zum schlanken Staat den Menschen durchaus Vorteile bringe. Denkbar wäre, dass wir die höheren Gehälter in der Pflege, die durch allgemein verbindliche Tarifverträge entstünden, zum Teil durch Steuern finanzieren. Wenn wir es hinbekommen, auf diese Weise eine hochwertige Pflege mit fairen Gehältern zu realisieren, dann könnte das ein Exempel dafür statuieren, dass staatliche Daseinsvorsorge gut funktionieren kann. Trugers Vorschlag ist also der: Der einzelne Bürger soll mehr bezahlen, damit die Gehälter steigen und damit auch die Qualität der Versorgung mit öffentlich organisierten Gütern. Der Forscher, ein Verfechter des Konzeptes starker Staat, nennt ein Beispiel, wie ein ähnliches Projekt in einem anderen Land funktioniert hat. In Österreich hat die Regierung schon vor Jahrzehnten einen öffentlichen Wohnbausektor aufgebaut. Während in Deutschland privatisiert und kommunaler Wohnungsbau zurückgefahren wurde, passierte in Österreich also das Gegenteil. Mit dem Resultat, dass es heute in Wien bezahlbaren Wohnraum in ausreichender Menge gäbe, ganz anders als etwa in Berlin. Österreich übrigens könnte auch, was die Tarifbindung angeht, ein Vorbild für Deutschland sein. Dort müssen Unternehmen in einer zentralen Wirtschaftskammer Mitglied sein. Sie sind also automatisch ohnehin organisiert und miteinander vernetzt. Der Schritt zur Tarifpartei ist dann nicht mehr weit. Wirtschaftsforscher Truger hat auch noch eine Reihe weiterer Vorschläge, wie die für Wirtschaft und Arbeit verantwortlichen Politiker im Land ganz konkret dafür sorgen könnten, dass Arbeitskraft im Land wieder besser entlohnt werden könnte. Zum Beispiel: Bei der Vergabe von Aufträgen der öffentlichen Hand nur noch solche Auftragnehmer zu berücksichtigen, die ihren Angestellten Tariflöhne zahlen. Oder: Durch Gesetze dafür sorgen, dass Unternehmen Tarifverträge nicht mehr wie bisher umgehen können, indem sie einfach Tochtergesellschaften gründen, für die diese Tarife nicht gelten und so die Regelungen umgehen. Oder: Den Jobcentern vorschreiben, Arbeitssuchende nur noch oder zumindest vorrangig an Arbeitgeber zu vermitteln, die ihnen Tariflöhne zahlen. All das klingt bestechend einfach und logisch. Es hätte längst passieren müssen. FDP-Politiker Vogel hat ein ganz anderes Zukunftskonzept, um wieder für mehr Tarifbindung im Land zu sorgen. Er sagt: In der neuen Arbeitswelt, die gerade entsteht, der New Economy, funktioniere vieles nicht, was in traditionellen Unternehmen funktioniert habe. Vor allem die Arbeitszeitgesetze. Sie können den Unternehmen dort schlecht vorschreiben, das sind die Stunden am Tag, an denen eure Mitarbeiter arbeiten dürfen, und diese Stunden sind verboten. Die Arbeitswelt etwa in Start-ups ist ja faktisch heute schon eine ganz andere, und vor allem die Bedürfnisse der Mitarbeiter sind es auch. Zum Beispiel: Derzeit müssen laut Gesetz zwischen zwei Arbeitsschichten mindestens 11 Stunden Pause liegen. Viele Angestellte aber, egal ob in Start-ups oder anderswo, machen es längst anders. Sie gehen vielleicht etwas früher aus dem Büro, setzen sich dann aber abends zu Hause an den Rechner. Das Gesetz schreibt auch vor, dass niemand im Schnitt mehr als 8 Stunden am Tag arbeiten darf. Vogel findet, dass die Bundesregierung das Arbeitszeitgesetz deutlich lockern müsse, um den neuen Bedürfnissen am Arbeitsmarkt für mehr Selbstbestimmung gerecht zu werden. Ich bin sicher, wenn man den Unternehmen der New Economy, den Start-ups zum Beispiel, eine flexiblere Verteilung der Arbeitszeiten als im veralteten deutschen Arbeitsgesetz erlauben würde, dann könnte man sie im Gegenzug zum Abschluss von Tarifverträgen motivieren, in denen dann Dinge wie Gehälter, Urlaubs- und Sonderzahlungen geregelt sind. Die beiden Themen ließen sich auch gesetzlich verbinden. Die Idee klingt so verrückt, dass sie tatsächlich klappen könnte. Verrückt, weil es bedeuten würde, wir müssten den Arbeitsmarkt deregulieren, den gesetzlichen Schutz der Arbeitnehmer also erst einmal lockern, um dann langfristig die Arbeitsbedingungen der Angestellten zu verbessern. Was vielleicht überraschen mag: Ausgerechnet das in diesem Frühsommer viel diskutierte Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Erfassung der Arbeitszeiten macht es nun recht wahrscheinlich, dass es tatsächlich zu dieser Lockerung kommen wird. Das Urteil besagt, dass Arbeitgeber die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter in einem objektiven und verlässlichen System festhalten müssen. In der deutschen Politik haben nun Politiker wie Vogel den Ball aufgenommen und schlagen vor, jetzt sei es aufgrund des Europäischen Gerichtsurteils an der Zeit, die Frage nach den gesetzlichen Vorschriften für Arbeitszeit zu überdenken. Und auch Arbeitsminister Heil scheint dafür aufgeschlossen. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Denn was nützen Arbeitsgesetze, die längst nicht mehr die Realität am Arbeitsmarkt widerspiegeln?